Die Beach Boys aus Kalifornien sangen Deutsch, Mary Hopkin aus Großbritannien Italienisch auf der B-Seite ihrer dritten Single Temma Haba Anfang 1970. Und dieses Lontano degli Occhi hat Paul McCartney arrangiert und produziert. Der hatte die junge Sängerin aus Wales ja zu Apple geholt, damals dem Plattenlabel der Beatles. Und er war ja auch für ihren Riesenhit Those Were the Days als Produzent verantwortlich. Er hat es nicht selbst geschrieben, aber hat es produziert und geschrieben hatte dann Mary Hopkins zweite Single Goodbye. Weiter jetzt mit Peter Gabriel. Der hat 1982 mal ein ganzes Album komplett auch auf Deutsch herausgebracht, parallel zur englischen Originalausgabe. Peter Gabriel, ein deutsches Album. Die Songtitel heißen dann, manchmal klingt das etwas gewollt, vielleicht weil zu wortwörtlich übersetzt, Mund-zu-Mund-Beatmung, nicht die Erde hat dich verschluckt, Hand auflegen, Schock den Affen oder hier der Rhythmus der Hitze. Naja, das geht noch. Der Engländer Peter Gabriel hier auf Deutsch.